von deinem Namen bekomm ich schon digital. Per E-Mail zugesendet, damals war es noch ein Warnungsblatt, auf dessen noch dein Name stand. Heute nur ein Klick und der Auftrag ist da. Auf dich wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Der Erste, der dich bekommt, bekommt auch das Honorar. Ob tot oder lebendig, in deinem Fall ist das vollkommen egal. Greife zu meiner schallgedämpften Waffe, heute mach ich jemanden kalt. Mache mich auf den Weg mit meinen lederbezogenen Händen. Ich bin nicht der Einzige, auch die Kollegen, die konkurrieren. Alle wollen sie dein Kopfgeld, alle wollen sie an dein Tod verdienen. Doch es kann nur einen geben, und das bin ich. Ich bin der, der dir die Fresse wegschießt. Genug geschwafelt, ich nehme dich in mein Visier. Nachdem ich dich lokalisiert habe, wirst du kurzerhand ausradiert. Lokalisiert, nur durch das Internet, alles fand ich direkt auf dem Profil. Auf Facebook, dein ganzes Leben steht auf dieser Plattform geschrieben. Weiß, wo du arbeitest, besuche dich direkt auf deinem Geschäft. In deinem Vodafone-Laden stehst du hinterm Dresden und baller dir deinen Kopf weg. Kopfgeld, das ist, was wir für dich kriegen, dieses Kopfgeld. Wenn die Kugel dich durchsieht, wird durch das Kopfgeld. Bleib in Leichen einfach liegen. Kopfgeld, ausradiert werden die Ziele. Kopfgeld, das ist, was wir für dich kriegen, dieses Kopfgeld. Wenn die Kugel dich durchsieht, wird durch das Kopfgeld. Bleib in Leichen einfach liegen. Nicht mit der Geld, sonst ficke den Killer dich. Du kannst nicht entkommen, wenn der Party das Urteil spricht. Er gibt den Befehl und dann kommen wir dich zu holen. Wir sind wie Mafia und wir sind viel zu krank. Pass auf, was du tust, denn sonst dauert es nicht mehr lang. Die Waffen sind geladen und das Ziel ist deine Fresse. Wir reden nicht mit Beut, wir reden nicht mit Presse. Es gibt keine Interviews, das liegt nicht in unserem Interesse. Eine Struktur wie in einer Privatarmee und jeder ist bewaffnet von Kopf bis zum Fuß. Bist du uns als Feind, dann vergießen wir dein Blut. Es gibt nur eine Warnung und dann ist es genug. Unser Business ist dein Tod. Wir creepen nachts durch deine Nachbarschaft. Machst du einen Fehler, knallen wir dich einfach ab. Schattensoldaten, wir sind wie ein Syndikat. Die Kugeln suchen deinen Arsch.